Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Herzlich willkommen zu Ohrensausen. Er ist und war ein Politiker, ein Krisenmanager und ein Arbeitstier. Seine große Leidenschaft gilt noch immer der Musik und der Malerei. Auch ein Kind der Hansestadt Hamburg ist er geblieben. Und natürlich Liebhaber von Kaffee, Cola und Tabak. Ein Künstler, ein typisches Nordlicht, ein bekennender Genießer. Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt wird am 23. Dezember 90 Jahre alt. Pauls Glorz blickt für Wissen.de zurück auf Schmidts ereignisreiches und spannendes Leben. Und auf einen Mann, der heute fast noch immer so sehr gefragt ist wie zu seiner achtjährigen Kanzlerzeit. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung bei unserem Beitrag »Ein Mann geht in die Verlängerung«. Ein Mann geht in die Verlängerung. Helmut Schmidt wird 90. Der RAF-Terror. Eine der größten politischen Herausforderungen. 7. Mai 1974. Der Norddeutsche Rundfunk gibt den Rücktritt von Regierungschef Willy Brandt bekannt. Sein Nachfolger wird 9 Tage später Bundesfinanzminister Helmut Schmidt. In der darauffolgenden Amtszeit steht der neue Kanzler großen Herausforderungen gegenüber. Die weltweite Ölkrise, aber auch der Terror der Rote Armee-Fraktion, kurz RAF, im sogenannten Deutschen Herbst 1977. Gerade letzteres trifft Helmut Schmidt besonders hart und bewirkt ein Umdenken des Kanzlers. Steht Schmidt zunächst für seine Verhandlungsbereitschaft, wird er später für eine härtere Linie und seine Unnachgiebigkeit bekannt. Es ist die Zeit, in der RAF-Terroristen den deutschen Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer gewaltsam als Geisel nehmen. Die Entführer fordern von der Regierung die Freilassung von 11 RAF-Gefangenen. Unterstützt werden sie einen Monat nach Schleyers Entführung von einem palästinensischen Terrorkommando, das die Lufthansa-Maschine Landshut in seine Gewalt bringt. Das Flugzeug wird nach 5 Tagen vom GSG-9-Kommando gestürmt. Die Befreiung verläuft erfolgreich, es kommen weder Geiseln noch Polizisten ernsthaft zu Schaden. Helmut Schmidt sagt noch heute, er hätte nicht mit dem Erfolg der Aktion gerechnet. Nachdem er die Nachricht von der Befreiung erhalten habe, sei er in Tränen ausgebrochen. Umso tragischer ist die Meldung, die RAF-Terroristen hätten Hans-Martin Schleyer infolge der Ereignisse um die Landshut umgebracht. Seine Leiche wird im französischen Mühlhausen im Kofferraum eines Wagens gefunden. Es ist einer der schwärzesten Tage im politischen Leben des Bundeskanzlers. Für jeden Bürger, dem der freiheitliche Rechtsstaat etwas gilt, ist inzwischen klar, dass es für die Schuldigen keine Ausreden mehr gibt. Während ich hier spreche, hören irgendwo sicher auch die schuldigen Täter zu. Sie mögen in diesem Augenblick ein triumphierendes Machtgefühl empfinden, aber sie sollen sich nicht täuschen. Der Terrorismus hat auf die Dauer keine Chance. Denn gegen den Terrorismus steht nicht nur der Wille der staatlichen Organe, gegen den Terrorismus steht der Wille des ganzen Volkes. Schmidts Bemühungen werden belohnt, die Drahtzieher der Entführung ausfindig gemacht und verhaftet. Der Terror des deutschen Herbstes ist nach nur 2 Monaten im November 1977 beendet. Seiner fehlenden Bereitschaft zum Kompromiss ist es letztlich zu verdanken, dass die RAF-Terroristen keinen zweiten Versuch mehr unternehmen, die Regierung und den Staat derart unter Druck zu setzen. Deutschlands Nachbarn. Schmidts Bemühungen um gute politische Beziehungen. Gewiss erlebt Helmut Schmidt in seiner Kanzlerzeit auch immer wieder die guten Seiten der Politik. So gelingt es ihm zusammen mit seinem Freund, dem französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing, die deutsch-französischen Beziehungen zu verbessern. Auch ist er stets um ein gutes Verhältnis Deutschlands zu Polen bemüht, dem, wie er noch heute bekennt, nach Frankreich wichtigsten Nachbarn. In Zusammenarbeit mit Giscard hebt Schmidt zudem das europäische Währungssystem sowie die europäische Währungseinheit aus der Taufe. Vorarbeiten, ohne die es den Euro als gemeinsame europäische Währung heute nicht gäbe. Die Person Helmut Schmidt. Das Leben vor der Kanzlerzeit. Helmut Schmidt kommt am 23. Dezember 1918 als unehelicher Sohn eines deutschen Kaufmanns und einer Kellnerin im Hamburger Arbeiterviertel Barmbek zur Welt. Er wird zur Adoption freigegeben und wächst fortan bei seinem Ziehvater auf. An ihm, der viel arbeitet und nebenher studiert, nimmt sich Schmidt, ob bewusst oder unbewusst, ein Beispiel. Er wird mit der Zeit selbst zu einem Workaholic. 1933 erfährt Helmut Schmidt, dass sein ursprünglicher Vater jüdischer Abstammung sei. Von da an betreibt er Urkundenfälschung, um seine arischen Wurzeln zu belegen. Mein Vater hat unter der Drohung durch die Nazis, er war ja nach den Nürnberger Gesetzen ein Halbjude, der hat unter der Drohung, dass das rauskam, er hatte seine Papiere manipuliert, ich habe diese manipulierten Papiere auch benutzt später, der hat nicht gewusst, dass das ins KZ führen könnte oder sogar noch Schlimmeres die Folge sein würde, wenn er entdeckt würde, aber hatte Angst davor, seine Stellung zu verlieren als Studienrat einer Handelsschule. Das hat den Mann zerstört. Schmidt tritt, wie es damals Usus war, in die Hitlerjugend ein und zieht in den Krieg, in dem er an Ost- und Westfront gleichermaßen kämpft. Im Juni 1942 heiratet der Oberleutnant Schmidt seine Frau Hannelore Glaser, auch bekannt unter ihrem Spitznamen Loki. Eines ihrer zwei Kinder stirbt bereits vor seinem ersten Geburtstag im Jahr 1945. Im gleichen Jahr gerät Schmidt in britische Kriegsgefangenschaft, kommt jedoch nach nur wenigen Monaten wieder frei. Nach seiner Entlassung tritt er sofort der SPD bei und dort durchläuft er etliche Stationen, wird 1969 Bundesminister der Verteidigung und schließlich 1974 zum Bundeskanzler gewählt. Schmidt gilt als intellektuell und rhetorisch gewandt. Ein Redetalent, was ihm bald auch den Beinamen Schmidts Schnauze einbringt. Der Kanzler folgt einem autoritären Führungsstil, geleitet von den Begriffen Realismus, Pragmatismus und Vernunft. Kritiker werfen ihm vor, als Regierungschef absichtlich arrogant gewesen zu sein. Helmut Schmidt dementiert dies jedoch. Nö, absichtsvoll ist ja keiner arrogant, nehme ich an. Ich auch nicht. Aber ich bin absichtsvoll manchmal sehr abweisend. Das gebe ich gerne zu. Wenn Leute sich im Gespräch aufdrängen, die ich lästig finde oder überflüssige Themata anbringen. Nein, mit diesem Klischee der Arroganz muss man leben. Es ist eine der vielen Dinge, die man nicht ändern kann, also muss man sie ertragen. Nach 8 Jahren Kanzleramt und dem Scheitern seiner sozialliberalen Koalition wird Helmut Schmidt 1982 nach einem konstruktiven Misstrauensvotum vom Christdemokraten Helmut Kohl abgelöst. Schmidts Leben nach der Kanzlerzeit. Noch immer vertritt Schmidt öffentlich, intellektuell wohl untermauert und mit Werf seine politischen Standpunkte. So hält er zurzeit die Arbeitslosigkeit noch für das größte Problem in Deutschland. Arbeitslosen müsste mehr zugemutet werden. Obwohl er SPD-Mitglied ist, zählt Schmidt auch zu den Befürwortern von Studiengebühren. Was nicht sonderlich überrascht, als Kettenraucher hält er nichts vom Rauchverbot. Seine herausragenden publizistischen Fähigkeiten legte Helmut Schmidt als Mitherausgeber und Verleger der Wochenzeitung Die Zeit an den Tag. Auch als scharfzüngiger Kolumnist trat er dort regelmäßig in Erscheinung. Schmidt ist seit jeher auch für seine Kunstvorliebe bekannt. Selbst mit 90 Jahren schwingt er noch gern den Pinsel und malt eigene Bilder. Schwieriger geworden ist für ihn dagegen eine andere Leidenschaft, das Klavierspielen. Das hat er zwar nicht verlernt, doch lässt sein Gehör immer stärker nach, so dass er kaum mehr hört, was er spielt. Ich kann von den Noten auch quasi im Gehirn den Klang mir vorstellen, ohne dass ich ihn wirklich höre. Wenn ich hier am Klavier sitze und vor mich hin fantasiere, weiß ich, wie es wahrscheinlich klingt, aber für meine Ohren ist es schlimm. Klavier kommt mir verstimmt vor, dabei ist es gar nicht verstimmt. Verstimmt ist das Klavier wohl nicht. Auch die Deutschen sind ihm gegenüber nicht verstimmt. Und so wird er 2007 zum besten Altkanzler und 2008 noch vor Till Schweiger zum coolsten Kerl der Republik gewählt. Helmut Schmidt wird am 23. Dezember 90. Rechnet man diese Zahl auf ein Fußballspiel um, so läuft für ihn bereits die letzte Minute. Wir allerdings wünschen ihm noch viele weitere Minuten Nachspielzeit und eine Verlängerung, denn damit würde er das biblische Alter von 120 erreichen. Wissen.de wünscht dem Altkanzler alles Gute. Diesen Beitrag können Sie auch im Internet noch einmal nachlesen unter wissen.de/Helmut Schmidt. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.